Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, war dieses Konzept des multifokalen Expansionismus. Ja? Also das ist, das funktioniert ja so, dass sich dann verschiedene Leute mit verschiedenen Ausprägungen von Krankheit irgendwie zusammensetzen und probieren, die dann sozusagen auf die kapitalistischen Verhältnisse zurückzuleiten. Also so, ja. Das führen sozusagen die konkreten Symptome auf die Verhältnisse richtig zurückzuführen. So wie so wie Adorno oder Lukács zitiert, diese Sachen, dass Lukács sagt, dass Schizophrenie die äußerste Ausprägung von Entfremdung wäre oder so, ja. So, so probieren die das, wie ich das verstanden habe, ja, für jedes einzelne Symptom zu machen. Wobei dann ja, ich finde irgendwie ist das ja so ein, also das funktioniert ja nicht richtig. Also kann man ja nicht sagen, das ist jetzt da wurde jetzt richtig so Therapie betrieben oder sowas, sondern da kommt man bestenfalls dahin, so wie Adorno sagt, dass jede Neurose der Form halber aus dem Kapitalismus ableitbar ist, also in seiner Psychoanalysekritik, da kommen die immer nur dahin, dass sie halt in der Psychiatrie sozusagen, die Psychiatrie probiert ihnen die Krankheit wegzunehmen, die sie haben, sozusagen, und dann bleibt das Objekt weg. So, deswegen wollen sie ihre Krankheit behalten, müssen sie dann aber halt revolutionär gegen die Gesellschaft wenden, und deswegen blieb ja von, also, so, und dieses, soziale, dieses soziale Experiment, das da eigentlich versucht wurde, ist dann auch dann ja durch diese ganze Repression von außen zu, dann, also, hat dann natürlich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch die Machtfrage gestellt und so. Ja, ich weiß nicht, also ich fand's auf diesen ganzen theoretischen Kontext, den das SPK da entwickelt hat, auch aus dieser spezifischen Situation heraus, in der sich gefunden haben, ist, und fände ich nochmal interessant, wenn man sich das mal angucken würde. Ein konkretes Beispiel, an dem viele sich das klar zu machen versucht hat, war die Darstellung von dem Fall Bartsch durch die Meinhof. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert. Das war ein unter sexuellem Drang stehender mehrfacher Kindermörder. Und dann hat sie aber entschlüsselt, er war also Heimkind, dann ist er praktisch in so einer Familie aufgewachsen, wo die Repression, die kleinbürgerliche, furchtbar stark war und so weiter. Dann zeigt sie so Schritt für Schritt, wie diese Ausschließungsmechanismen, die die Gesellschaft bestimmen, bei ihm eben dieses Ergebnis hatte. Also wie dem auch sei, jedenfalls hat das damals großen Eindruck gemacht und sozusagen als Beispiel gedient, so läuft es, so wird man krank oder verrückt oder und so weiter. Also an so Einzelbeispielen hat schon gefehlt. Und das ist dann auch natürlich besprochen worden. Nur die kurzfristigen Heilungseffekte, soweit ich es beobachten konnte, kam man einfach das Gefühl, jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt bin ich in der Gruppe und jetzt haben wir endlich rausgekriegt, es liegt ja nicht an mir, sondern es liegt eben an den beschissenen Verhältnissen. Und das hat wirklich kurzfristig, muss man zugeben, aber was ja in dem Kriegsbeispiel auch schon klar ist, dazu führt, dass man eben nicht rumhing und nicht sich Vorwürfe gemacht hat und nicht in Depressionen versank, sondern dass man in diesem selbstdarstellerischen Aktionismus, wenn ich es mal etwas böse sage, kurzfristig Befreiung und Erholung fand. Also gerade die zwei Typen, die da erst bei meinen Schülern waren, das waren auch richtige Wortführer, die bekamen vorher manchmal keinen Satz raus. Und das ist ja klar, dass man dann das Gefühl hat, aber ich bin doof. Ja. Nur, ja, vielleicht nicht Erholung, aber dann haben sie ja auch keine Erholung gebraucht. Das Dumme ist, dass natürlich nur in dem Gruppenzusammenhang kurzfristig einem subjektive Über-Ich-Stärkungen verleiht, aber dass es nicht durchhaltbar ist. Der Freud nennt sowas Schiefheilungen. Ja, genau. Du gehst jetzt weg und wirst in eine andere Stadt geschickt. So, Junge, jetzt werb mal für unsere gerechte Sache und so. Dann bist du wieder das lange Würstchen und singst in dich zusammen. Das wird das, also wahr ist schon, dass sie sich subjektiv zeitweise sehr gut gefühlt haben im Vergleich zu früher. Aber das tritt tatsächlich öfters auf.